Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Jurassic Park kennt jeder, Timeline und Sphere kennen auch viele. Das sind drei der erfolgreichsten Bücher von Michael Crichton. Der amerikanische Autor hat mit seinen Wissenschaftsthrillern Millionen von Lesern begeistert. Er ist vor 10 Jahren gestorben, aber in seinem Nachlass scheint noch eine Menge zu stecken. Unter anderem der Roman Dragon Thief, wie alles begann. Der ist jetzt erschienen und Irene Binal hat das Buch schon gelesen. Sie sitzt mir jetzt gegenüber. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir zum Buch kommen, Crichton ist vor 10 Jahren gestorben. Warum wurde dieser Roman erst jetzt veröffentlicht? Tja, also so ganz genau kann man das nicht beantworten. Das weiß wahrscheinlich nur Michael Crichtons Witwe, die arbeitet ja seinen Nachlass durch. Es sind in den letzten Jahren schon 2 Romane posthum erschienen. Jetzt eben dieser, das geht wahrscheinlich so sukzessive, was man halt findet. Es kann auch sein, dass Crichton selbst den Text damals zurückhielt, weil er ihn einfach für nicht perfekt genug hielt. Er war ja damals schon ein arrivierter Autor, er hat seit Mitte der 60er geschrieben unter Pseudonym. Also er war jetzt kein schreiberisches Greenhorn. Vielleicht hat er den Text selbst zurückgehalten. Und warum der jetzt gerade rauskam, ich nehme an, die Witwe ist halt im Zuge ihrer Recherchen gerade jetzt auf dieses Manuskript gestoßen und hielt es dann für doch gut genug, um es rauszubringen. Jetzt haben wir es vor uns liegen, das Buch Dragon Thief, Drachenzähne übersetzt. Worum geht's denn? Ja, also das Ganze spielt im späten 19. Jahrhundert. Held ist ein gewisser William Johnson, das ist ein junger Mann aus gutem Haus. Der schreibt sich jetzt ohne große Begeisterung für ein Studium in Yale ein und macht dort vor allem Ärger. Ja, also er trinkt und er spielt, er leiht sich eine Yacht aus, ohne zu fragen, okay. Versenkt die dann auch gleich. Okay. Und im Sommer will er nach Europa reisen, aber ein Kommilitone provoziert ihn. Der meint einmal, Europa sei ja nur was für Weicheier, man müsse in den Westen gehen, da sei das Abenteuer. Und Johnson erklärt vollmundig, er hatte sowieso vorgehabt, gen Westen zu gehen. Und zwar mit einer Studentengruppe um einen Paläontologen namens Othniel Marsh. Und dieser Othniel Marsh ist auf der Suche nach Fossilien. Und dann muss der gute Johnson das halt auch wahrmachen und schließt sich dieser Gruppe an. Jetzt muss man dabei bedenken, dass so um 1870 der amerikanische Westen ja wirklich ungeheuer gefährlich war. Also die Armee führte dort Krieg gegen die Indianerstämme, dann waren da Goldsucher unterwegs. Das ganze Gebiet war voller Soldaten und Indianerkriegen und Revolverhelden und so weiter. Dazu kommt dann, dass dieser Professor Marsh sozusagen einen Privatkrieg führt gegen einen Kollegen namens Edward Cope, der ebenfalls im Westen nach Fossilien, nach Dinosaurierknochen sucht. Und das ist keine Erfindung von Crichton. Also diese beiden Professoren gab es wirklich. Ihr Streit ist als Bone Wars, also als Knochenkriege, in die US-Geschichte eingegangen. Und im Roman traut halt Marsh diesem Cope jede Schlechtigkeit zu. Er verdächtigt Johnson, für Cope zu spionieren, lässt ihn dann mitten in Montana zurück. Und Cope sammelt diesen jungen Mann dann auf und so zieht Johnson dann mit Copes Truppe weiter nach Westen. Dann kriegt die Geschichte Fahrt, dann kommt eine große Entdeckung, Indianerkrieger, Soldaten. Johnson wird von anderen getrennt, muss die Fundstücke nach Philadelphia bringen. Dann kriegt es richtig Drive. Das klingt ja jetzt so, als ob es eine Weile dauert, bis der Drive kommt. Also Sie haben jetzt beschrieben, das ist historischer Western, da geht es auch um Wissenschaft, wenn es um Fossilien geht. Das spielt ja an, zum Beispiel auch schon Jurassic Park ein bisschen an. Ganz genau, aber Sie ja. sagen, das dauert, also Sie haben gesagt, dann kriegt es richtig Drive. Funktioniert das Buch erst mühsam? Ja, also der Anfang ist natürlich jetzt nicht so sehr Abenteuer. Am Anfang ist halt sehr diese Rivalität zwischen den beiden Professoren, dann dieser junge William Johnson, der halt da irgendwie reinstolpert und auch nicht so genau weiß, was er da jetzt tun soll und auch gar nicht erfahren ist und keine Ahnung hat von Dinosauriern. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. Es kriegt halt erst so in der Hälfte dann wirklich diesen Abenteuer-Touch. Und dann funktioniert, das funktioniert ganz gut. Also es ist tatsächlich so eine Mischung aus Western- und Wissenschaftsthriller. Und das ist sehr originell, sehr ungewöhnlich, weil der Western war ja in den 70ern als Genre eigentlich schon ziemlich tot, ne? Aber Crichton erzählt das halt recht flüssig. Mhm. Spannend, mit viel Humor, was ich interessant fand. Also wenn zum Beispiel dieser Johnson diese Kisten mit den Fundstücken, also Knochen, nach Philadelphia bringen soll, ja. Niemand glaubt ihm, dass da Knochen drin sind. Jeder glaubt, dass Gold drin ist. Jeder will ihm diese Kisten abjagen, in denen sich in Wirklichkeit einfach nur Knochen befinden. Also das ist ein sehr skurriles Szenario. Und interessant fand ich auch diese Wandlung, die da drin ist, von diesem Bummelstudenten zum richtigen, hart gesottenen Actionhelden. Ne? Man muss aber sagen, der Roman hat Schwächen. Also das ist jetzt kein perfektes Buch. Die Figuren sind ein bisschen oberflächlich gezeichnet, nicht sehr viel Tiefe. Es geht halt wirklich mehr um die Action als um den Charakter. Es gibt historische Exkurse, die überlang sind, als ob der Autor da sein Wissen ausbreiten will. Es ist ein guter Roman, er ist spannend, er liest sich sehr spannend, aber er hat halt auch seine Schwächen. Passt der trotzdem in das Gesamtwerk, trotz dieser kleinen Schwächen? Er passt gut, weil er halt ein Frühwerk ist, nicht? Also es tauchen wirklich viele bekannte Motive auf. Das Setting, Sie haben ja vorher Timeline erwähnt. Mhm. Das Setting erinnert an Timeline, dieser Professor mit seinen Studenten. Ne? Dann natürlich das Dinosaurier-Thema, die Suche nach den Fossilien. Da klingt Jurassic Park an und wahrscheinlich war ist tatsächlich der Zündfunke für Jurassic Park, als Crichton die Rivalität zwischen diesen beiden Professoren entdeckt hat. Also der Roman ist eine Vorstufe von Jurassic Park. Die angesprochenen Themen sind schon Crichton-typisch, das Umweltthema, wenn er über das Verschwinden der Bisonherden schreibt oder über die Zerstörung der Landschaften, die Debatte Religion versus Darwinismus, die Crichton aufgreift. Es bleibt da ein bisschen was im Ansatz stecken manchmal, aber wenn man Crichtons späteres Werk kennt, dann findet man schon einige Vorarbeiten sozusagen, die er später genauer ausgeführt hat. Dragon Teeth, wie alles begann, von Michael Crichton. Knapp 300 Seiten, 22 Euro, und Irene Binal hat es gelesen. Vielen Dank. Gerne.